Für die im Ausland lebende Familien der Personen, die dem Präsidenten Kim Il-sung sehr vertraut gewesen waren, fand am 16. April ein Bankett zum 105. Geburtstag des Präsidenten statt. Eingeladen wurden dazu die Familien von den Chinesen Zhang Weifa, Zhou Bazong, Chai Shirong, Xi Qing, Jiang Jihua, Lu Tongxi, Fan Dilin, Shang Yue und Hu Jinyi, die mit dem antijapanischen revolutionären Kampf in enger Verbindung gestanden waren. Die Familien der China-Koreaner Kim Sun-ok, Park Il-sung, Kim Chol, So Sun-ok und Yang Song-ryong, die auch den antijapanischen revolutionären Kampf aktiv unterstützt hatten, und die Familien des in den USA lebenden Koreaners Son Won-tae und des sowjetischen internationalistischen Kämpfers Nowitschenko. Zugegen waren dabei auch der stellvertretende Vorsitzende des ZK der PDAK Kim Ginam und die Funktionäre der zuständigen Bereiche.